Si fa tuna e cicciangiera. Hallo. Scheiße, sag ich dir. Was? Ach, wieder keine Parkplätze hier. Was war das? Ich sagte schon wieder keine Parkplätze hier. Wieso nicht? Was? Wieso nicht? Na, rate mal. Wieso? Ist es so schwer, einen Parkplatz zu finden? Ja, mein Gott, weißt du doch. Wo parkst du denn jetzt? 4 Ecken weiter. Ich habe 3 Minuten hierher gebraucht. Ach, bedauernswert. Ich glaube, ich steige doch wieder aufs Auto um. Ja. Sag mal, was hörst du denn da? Se Fortuna e Pichanguera. Da staun ich ja. Ja, da staunst du, wa? Ja, dass du sowas hörst. Warum? Das ist doch wohl eigentlich unter deinem Niveau, oder? Wieso? Naja, was die da singen, ich dachte, dir ist sowas eher fremd. Ey, das sind Brasilianer, Baby. Ich weiß, dass du in Brasilien warst. Ja, du hast nicht verstanden, sei mal ehrlich. Natürlich verstehe ich, was die da singen. Oh, jetzt hau mal nicht um die Kacke. Ja, schließlich war ich mal für längere Zeit in Portugal. Ehrlich? Ja, mach mal lauter. Wovon haben die denn da jetzt gesungen? Kann ich dir nicht sagen. Warum? Naja, ist mir jetzt peinlich. Was ist denn jetzt daran so peinlich? Naja, die singen so Sachen wie so Mädchen schüttel deinen Hintern und so weiter. Oh. Ja. Hey, schüttel deinen Hintern, eigentlich ein super Satz. Naja, wenn's mal dabei bliebe. Aha, erzähl mal. Trau ich mich nicht. Mann. Mir geht ja schon, hey Mädchen schüttel deinen Hintern kaum über die Lippen. Wobei, Mädchen schüttel deinen Hintern ist schon echt ein großartiger Satz, nur dass man sich eben nicht trauen würde, den zu sagen. Sag mal, kennst du aber eigentlich nicht das amerikanische Vorbild zu dieser Musik hier? Nee. Dachte ich mir. John Bon Jovi? Quatsch, es war auch niveaulos. Shaggy wäre viel zu niveauvoll. Wolfgang Petri. Hast du die von dieser Two Life Crew gehört? Nee. Na, dann ist natürlich klar. Mann, jetzt schäme ich mich ja aber wieder ein bisschen. Ich spiele die mal vor, ich habe die nämlich sogar noch. Aha. Hier. Boah, das ist cool. Merkst du was? Unglaublich. Klingt genauso. Jetzt staune ich ja. Weiß ich, die Brasilianer sind ja eigentlich bekannt dafür, dass sie vieles gerne nachmachen. Stimmt. Die Sprache zum Beispiel haben sie sich von Portugiesen abgeguckt. Überall kannst du Adidas-Schuhe für 10 Mark kaufen und wirst du nachgemacht. Ja. Klasse. Aber warum eigentlich? Adidas-Schuhe sind doch gar nicht so schlecht, oder? Kannst du nicht verlangen, dass sie 150 Mark für scheiß Schuhe kaufen? Das ist ein Monatseinkommen. Ach stimmt, ist ja dritte Welt. Genau. Da darf man so einer großen Wirtschaftsmacht schon mal Konkurrenz machen. Ja, die Konkurrenz ist ja nicht, wenn man nur das eine oder das andere hören kann. Ach so, bei Musik jetzt, ja. Ja. Wobei, als ich das letzte Mal in Portugal war, da musste ich feststellen, dass es auch peinlich sein kann, wenn so erste Weltkultur einfach kopiert wird. Ja. In Sao Paulo bestimmt auch, oder? Ja, super Wetter, warm, alle, eine dreckige, riesengroße, super tolle Stadt. Ja. Caipirinhas bis zum Abwinken, dann gehst du in die Kaufhalle und was ist da? Weihnachten. Kaufhallen am südlichen Wendekreis, ist ja kaum vorstellbar. Oh. Ja. Boah. Du weißt jetzt, was ich meinte, ne? Ja. So von wegen Niveau und so. Das sagt er mal, ist aber voll im Zeitgeist, oder? Ist das so Suck My Dick mäßig? Du meinst, ist eine zeitgeistkompatible Attitüde? Jetzt, ihr wisst ja, na, ihr wisst, Proletarizität nicht entbehrt. Aber ach so, stimmt, du musst ja eigentlich nur mal MTV anschalten. Genau. Da passiert ja eigentlich auch nichts anderes. Das kommt ja noch nach 9 Live. Da ist der Inhalt auch immer nur Sex und Geld. Wenn man in Brasilien war, dann kann man es doch vielleicht auch verstehen. Ach so, meinst du? Na klar. Da war ich noch nicht. Ja. Hm. Oh. Ja, das ist der. Ja, da kannst du ja eigentlich nur weghören. Naja, aber sag mal, wenn du jetzt so aktuellen Hip-Hop hörst, ja. Da kannst du auch nur weghören, oder? Weiß ich nicht, ich höre ja keinen aktuellen Hip-Hop. Brüll doch nicht so, sag mal. Entschuldigung. Hier platzt doch der Trommelfell. Aber wenn du hier immer lauter machst. Kann ich denn nicht zuhören? Du willst da jetzt auch großartig zuhören, hast du doch mitgekriegt, worum es geht. Eine Frechheit. Gut, hör du deine Proletenmusik, ich verdünnisiere mich. Klar. Feierabend. Und wie machst du denn jetzt so Feierabend? Kochst du dir noch was Schönes? Mal sehen, kann sein. Und da bist du jetzt schon, sagen wir mal, 2 nach 11 bist du oder 3 Minuten nach 11 bist du jetzt schon gewissermaßen komplett übermüdet, überfordert, erschöpft und hast Wirm auf Standby geschaltet? Wenn du so willst, ja. Glimmt nur noch so ein schwarzes und rotes Lämpchen? Keine schlechte Idee, ich schieb mir, glaube ich, noch eine Pizza in den Ofen. Naja, gut. Wobei, den fordert ja auch ein bisschen, also den fordert ja doch hoch. Ja.